Sechstens, Redundanz. Nachdem eine Blockchain per Definition dezentral sein muss, liegt immense Redundanz an Datenspeicherung vor. Was einerseits Ineffizienz bedeutet, bedeutet andererseits auch, dass es so unmöglich ist, einmal kreierte Daten zu vernichten. Dadurch lassen sich gewisse Programme, Dokumente und Verträge auf der ganzen Welt und in Zukunft auch im ganzen Universum verteilen und so vortrefflich vor praktisch jeder Naturkatastrophe schützen. Um solche Redundanz zu erzeugen, muss ein System natürlich nicht vollständig dezentral sein. Es reicht, wenn die gespeicherten Informationen weit genug verteilt sind. Eine Blockchain bietet zwar diesen Vorteil, doch wenn die alleinige Aufgabenstellung darin besteht, Redundanz zu erzeugen, würde auch ein zentrales, jedoch verteiltes System reichen. Hier ist es wichtig, sich genau zu überlegen, welches Problem man lösen will und wie die optimale Lösung hierfür aussehen soll. Die Details dazu sehen wir uns im Anwendungskapitel noch deutlich genauer an.